Habt ihr das gesehen? So schnell sind die Gauner noch nie gelaufen. Ah! Sag mal, Kinder, wollt ihr wissen, ob genügend Neustädter Taler zusammengekommen sind? Ah! Aufgepasst! Ich sehe die dicke Tonne schon kommen. Unseren dicken Grauen, mein ich. Er hat die Tonne mit den Spenden dabei. Oh, dass hier immer was im Weg stehen muss.